hör mal zu. Der Ghetto-Slang ist eine weltweit anerkannte Ausdrucksform. Die meisten femininen Pronomen haben einen spöttischen, aber nicht unbedingt frauenfeindlichen Unterton. Klar haben bei mir Frauen die gleichen Rechte. Trotzdem ist doch nicht zu vergleichen das Beste. Verletzen sie dich, geht es unter die Haut wie ein Kebab. Will mich nicht scheiden lassen, wie es mein Vater hat. True story, verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Sonst wäre der Betrieb, den er bei Höchstgebot versteigert hat, geblieben. Für mich heißt Bitch charakterlos. Alle meine Homies hassen Hoes. Pumpin' Booty shaking, du bist ein Fake King. Redest Blödsinn, schau im Duden nach, Bitch steht drin. Die Sprache ist voller Anglizismen. Rapper können auch mit Anstand dissen. Du gehörst nicht zum Proletariat, bist aber vulgär. Tust vorher aufs Wahr, tolles Schauspiel und fair. Frau noch Lustobjekt, siehe sie über die Webcam. Bitch, du bist voller Frust und Fett, nicht nur im Rap-Slang. Was für eine Sprache du sprichst, welchem Band du kapierst. Dein Gehirn hilft dir, um zu überschauen, dass der Hip-Hop-Jargon viel größer ist, als du glaubst. In einem unbekannten Land wird er benutzt, der Verstand. Das ist noch gar nicht so lang her, doch da wussten sie schon mehr. Frauen sind sie immer nur diskriminiert, wenn man Bitch sagt. Man darf den Witz nicht verlieren. Im Rap-Slam ist der Bitch eine Frau und ein Mord-Dog. Also ein Hund, erst ja, wenn ich so. Wenn ich Bitch zu dir sag, bist du keinesfalls erstanden. Nicht ein Hur oder ein Nutten oder ein kleiner Fettbekannten. Oft wird es falsch verstanden und schon ist Rap für Norsch. Doch der Bass und der Street-Dänger aus dem nächsten Ohr. Der Hip-Hop-Jacko ist nicht einfach wie Samoyans. Fühle reden groß, sie checken, ist doch keiner ganz. Pass auf, was die Award im Mund nimmt, das kann schief gehen. Sollte was passieren, schiebt die Schuhe in deine Fliese. Wir heben Toast und legen es los. Wurz am Slang und Ritze groß. Denkst auch, was tust, weil ein Bitch ist kein Bitch. Wenn man sagt, kann was anderes sein, wird nicht und tschüss. Was für eine Sprache du sprichst, welchem Band du kapierst. Dein Gehirn hilft dir, um zu überschauen, dass der Hip-Hop-Jargon viel größer ist, als du glaubst. In einem unbekannten Land wird er benutzt, der Verstand. Das ist noch gar nicht so lang her, doch da wussten sie schon mehr. Nehme keiner Frau die Rechte wie der Vader Luke. Frauen verstehen Bitch nicht und meinen Sprachfehler gut. Als Rapper bin ich Straßenpoet und habe kaum Geld. Was nicht auffällt, kommt aber nicht gut an in der Frauenwelt. Ein Mann, es kaum aushält, Träume aus dem Traum fällt. Sich die Bitch selbst vor Männern zur Schau stellt. Es ist letztendlich der starke Mann, der sie in Schach hält. Jede zweite Beziehung gleicht einem Schlachtfeld. Bitch, in keinem Fall ist Wertung zu sehen. Für die Erkenntnis unnötig in den Lehrstuhl zu gehen. Lies zwischen den Zeilen, schalt den Verstand ein. Was kann in diesem Land eine Frau ohne Mann sein? Genauso ehrlich gemeint wie Bitch und Schatz. Frauen wollen Rap nicht verstehen, bald ist Schicht im Schacht. Bin und Vogue, ich kenne die Sprache, die die Jugend hat. Die Bitch log, ich bin der Bravste und tugendhaft. Was für eine Sprache du sprichst, welchem Band du kapierst. Dein Gehirn hilft dir, um zu überschauen, dass der Hip-Hop-Jargon viel größer ist, als du glaubst. In einem unbekannten Land wird er benutzt, der Verstand. Das ist noch gar nicht so lang her, doch da wussten sie schon mehr.